doch schon gewohnt, die befugt der Leute ist nicht. Tja, sie war jung, sie hat so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, es ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht so und ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, nun aus und sprich dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort sind es Martine Dumm. Schau, schau, der Kommissar geht rum. Sind. Den Schnee, auf dem wir alle bald erfahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das